bei mein Glück. Komm zurück, ruft mein Herz immer zu, nun erfülle du mein Geschick. Ist der Weg auch weit, führt er dich und auch mich in die Seligkeit. Darum bitte ich,